Die Bilder vom Wahltag in Hongkong sind beeindruckend. Ewig lange Schlangen vor den Wahllokalen. Die Menschen stehen trotzdem geduldig an, um ihre Stimme abzugeben. Es ist die höchste Wahlbeteiligung aller Zeiten in der früheren britischen Kolonie. Die letzten Wahllokale schließen deswegen erst nach 2 Uhr nachts. Ich will für die Zukunft Hongkongs abstimmen, sagt dieser 23-jährige Computerspezialist am Wahlabend. Die politische Lage ist angespannt, deswegen gehe ich zur Wahl und unterstütze so meinen Kandidaten. Die Bilder und die engagierten Statements von der Parlamentswahl in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong werden im Rest Chinas völlig ignoriert. Denn die Pekinger Zentralregierung hat kein Interesse daran, den 1,4 Milliarden Menschen im bevölkerungsreichsten Staat der Welt zu zeigen, dass sich China und Wahlen nicht ausschließen. Am Tag nach der Wahl. Jubel bei der Bekanntgabe der Ergebnisse im Lager der neuen Parlamentarier. Einer von ihnen ist der 23-jährige Nathan Law von der neuen Partei Demosisto. Er ist Student der Kulturwissenschaften, politischer Aktivist und eine Art Popstar im Lager der prodemokratischen Jugend Hongkongs. Nach Ansicht von Nathan Law mischt sich die Pekinger Zentralregierung in vielen Punkten viel zu sehr in Hongkonger Angelegenheiten ein. Viele Dinge, die die Pekinger Regierung und die Pro-Pekinger Regierung hier in Hongkong zuletzt getan haben, verletzen die Prinzipien von ein Land, zwei Systeme. Das hat unsere Freiheiten und unsere Rechtsstaatlichkeit zuletzt ordentlich verletzt. Destroying the rule of law and the freedom that enjoyed. Nathan Law ist einer von 8 sogenannten Lokalisten, die es ins neue Parlament geschafft haben. Sie sind besonders harte Peking-Gegner. Die Lokalisten, man könnte auch sagen Hongkong-Nationalisten, fordern nicht nur mehr Demokratie und Mitbestimmung für die Menschen in Hongkong. Sie wollen, wenn möglich, nichts mehr zu tun haben mit der Zentralregierung. So sieht das auch Bajo Long, ebenfalls neu im Parlament. Wir haben uns vorgenommen, eine klare Grenze zu ziehen zwischen Hongkong und der unsichtbaren Hand Pekings, damit sich die Zentralregierung dort nicht mehr in unsere Autonomie und unsere Freiheitsrechte einmischt. Wenn diese Grenze nicht ausreicht, werden wir versuchen müssen, uns abzuspalten. Abspaltung. Vor nichts hat man in Peking mehr Angst. Entsprechend harsch warnt die chinesische Zentralregierung seit dem Wahltag die neuen Parlamentarier. Und entsprechend harsch äußert sich auch der Hongkong-Experte vom regierungstreuen Ostasien-Institut in Shanghai, He Wen. Diese Unabhängigkeitsaktivisten sollten sich nicht täuschen und die Regierung in Peking unterschätzen oder für schwach halten. Pekings Geduld ist nicht grenzenlos. Die wirkliche rote Linie, quasi der Elektrozaun, ist noch nicht erreicht. Aber wenn die Aktivisten diesen Pekinger Zaun tatsächlich einmal berühren, werden sie schon merken, wie stark der Stromschlag sein wird. Nach dem Wahlerfolg der Lokalisten in Hongkong erwarten einige Beobachter eine Spaltung des pro-demokratischen Lagers. Demosisto-Frontmann und Neuparlamentarier Nathan Law will davon aber nichts wissen. Im Gegenteil, die Gemäßigten und die radikaleren Pro-Demokraten müssten zusammenarbeiten im Kampf gegen den Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas. We had to work harder, try to unite different camps, because as you can see, I still believe that we still have to be united in order to have a stronger power to fight against the Communist Party.